SWR 2 Hörspiel. Die eigenen Bücher nimmt man deshalb so ungern zur Hand, weil man sich ihnen gegenüber als Falschmünzer erscheint. Man ist in der Höhle des Ali Baba gewesen und hat nur eine lumpige Handvoll Silber zutage gebracht. Auch hat man das Gefühl, zu Zuständen zurückzukehren, die man abstreifte wie eine vergilbte Schlangenhaut. So ergeht es mir auch mit diesen Aufzeichnungen. Dennoch ist für den Autor gerade die Wiederaufnahme des bereits Abgeschlossenen von besonderem Wert, als seltene Gelegenheit, die Sprache im Stück gewissermaßen mit dem Auge des Bildhauers zu erfassen und an ihr als an einem Körper zu arbeiten. An Stoff ist also kein Mangel, doch soll ihm die Sprache, der Klang, die Musik noch etwas hinzufügen. Sie hat das Wasser wieder herbeizuzaubern, das mit und über diesen Gebilden spielt. Ein Wasser, das zugleich bewegt und durchsichtig ist. Das abenteuerliche Herz. Oder Figuren und Capriccios bei Tag und Nacht. Hörspiel nach Texten von Ernst Jünger. Steglitz. Ich trat in ein üppiges Schlemmergeschäft ein, weil eine im Schaufenster ausgestellte, ganz besondere violette Art von Endivien mir aufgefallen war. Es überraschte mich nicht, dass der Verkäufer mir erklärte, die einzige Sorte Fleisch, für die dieses Gericht als Zukost in Frage kommt, ist Menschenfleisch. Es entspann sich eine lange Unterhaltung über die Art der Zubereitung. Dann stiegen wir in die Kühlräume hinab, in denen ich die Menschen wie Hasen vor dem Laden eines Wildbrethändlers an den Wänden hängen sah. Die Hände, Füße und Köpfe waren in besonderen Schüsseln ausgestellt und mit kleinen Preistäfelchen besteckt. Der Verkäufer hob besonders hervor, dass ich hier durchweg auf der Jagd erbeutete und nicht etwa in den Zuchtanstalten reihenweise gemästete Stücke betrachtete. Magere, aber ich sage das nicht, um Reklame zu machen, weit. Aromatisch. Ich wusste nicht, dass die Zivilisation in dieser Stadt schon so weit fortgeschritten ist. Jetzt. Und hier. Durch unsere großen Städte sollten wir Geschäftigen manchmal wandeln wie Virgil, der einen stillen, aufmerksamen Dichter aus einer anderen Welt durch alle Schreckenskreise des Inferno zu geleiten hat. Ein Ort der Hölle heißet Malebolge. Und gleich der Felswand, die ihn rings umschließet, ist er durchaus von Stein und Eisen farbig. Möchten wir uns doch zuweilen die Aufgabe stellen, diese wilde Bewegung einem Fremdling zu erklären, dem ihre 100.000 Erscheinungen in eine andere, gültigere Sprache zu übersetzen sind? Was treibt ihr hier und wo steuert ihr hin? Worauf bezieht sich eure kriegerische Brüderlichkeit, diese Armeen von Arbeitern, diese Heere von Maschinen, diese Gedanken, Träume und Lichter, diese Händler, Gelehrten und Soldaten, Müßiggänger und Verbrecher, diese Türme, Straßen und Schienen, die stählernen Chimären und Vögel aus Aluminium? Was sprechen sie aus? Und was verbindet sie? Sagt an, wie verwaltet ihr die Zeit, die euch nur einmal gegeben wird? Vielleicht, dass euch dann einmal inmitten dieser brausenden Musik und der Oberfülle der Lichter jene Erstarrung, jenes tiefere Erstaunen überfällt, in dem sich dies alles wie ein geheimnisvoller Schleier, wie ein Vorhang des Wunderbaren leise bewegt. Vielleicht, dass es euch sehr rätselhaft und doch auch sehr beglückend erscheint, dass dieses Leben möglich sein kann und ihr in ihm. Steglitz. Sehr stark zurückgebogene Blüten, Blätter von einem geschminkten, wächsernen Rot, das zart, aber von hoher Leuchtkraft und mit zahlreichen ovalen Schwarz, blauen Makeln gesprenkelt ist. Diese Makeln sind in einer Weise verteilt, die darauf schließen lässt, dass die lebendige Kraft, die sie erzeugt, allmählich schwächer wird. So fehlen sie an der Spitze ganz, während sie in der Nähe des Kelch Grundes so kräftig hervor getrieben sind, dass sie wie auf Stelzen auf hohen, fleischigen Auswüchsen stehen. Staub, Gefäße von der narkotischen Farbe eines dunkelrot-braunen Samets, der zu Puder zermahlen ist. Im Anblick erwächst die Vorstellung eines indischen Gaukler. Zählt es, in dessen Inneren eine leise vorbereitende Musik erklingt. Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium tigrinum, Lilium. Lilium. Seien wir auf der Hut. Vor der größten Gefahr, die es gibt, davor, dass uns das Leben etwas Gewöhnliches wird. Wenn wir uns der Zeit erinnern, in der wir Kinder waren, des Schweifens durch Wald und Feld, wo das Geheimnis hinter jedem Baum und jeder Hecke verborgen war, der wilden, tobenden Spiele in den dämmerigen Winkeln der kleinen Stadt, der Glut der Freundschaft und der Ehrfurcht vor unseren Idealen, so sehen wir, um wie viel blasser die Welt geworden ist. Können wir noch eine Gestalt so verehren wie Sherlock Holmes? Den hageren, nervösen Helden mit der kurzen Pfeife zwischen den Zähnen? Oder ist uns irgendetwas noch so wichtig wie der grüne Papagei, der dem armen Robinson auf der Schulter saß? Robert, der Schiffsjunge und Old Shatterhand? Der rote Freibeuter und Kapitän Morgan, der den Totenkopf im schwarzen Wimpel trug? Der Graf von Monte Cristo mit seinen Schätzen, Schinder Hannes? Dieser Freund der Hütten und Feind der Paläste, alle diese Abenteurer, Märchenprinzen, Seeräuber und edelmütigen Verbrecher. Ich beklage nicht, dass sie dahin gegangen sind, aber ich wünschte, dass sie mit jedem neuen Kreis, den das Leben uns öffnet, Nachfolger finden, auf die die ganze Summe von Liebe und Glauben sich übertragen könnte, die ihnen gewidmet war. Mögen wir niemals so alt werden, dass wir das rechte Lachen verlieren über die Taten derer, die plötzlich als Taugenichtse auf- und davon gingen, weil ihnen die Bücher den Kopf verdrehten. Mögen wir im Gegenteil immer bei denen sein, die eines Morgens ausziehen, fest in den Steigbügeln und mitten in die Sonne hinein, mit dem festen Glauben an sich und die Schatzkammern der Welt. Steglitz. Vergeblich. Doch nicht ohne Vergnügen suchte ich kleine, sehr bewegliche, perlmutterblaue Fische zu erhaschen, indem ich mit den Händen in ein Becken griff. Wenn sie mir gar nicht mehr entschlüpfen konnten, hoben sie sich über den Wasserspiegel empor und schwirrten, indem sie ihre winzigen Flossen wie Flügel bewegten, zierlich im Zimmer umher, nachdem sie in der Luft mannigfaltige Bogen beschrieben hatten, tauchten sie wieder in das Wasser ein. Dieser Wechsel der Mittel hatte etwas ungemein Erheiterndes. Leise nicht. Ich war als Offizier mit einer Schiffsmannschaft an einer Insel des Atlantischen Ozeans gelandet. Wir waren alle sehr krank und wurden in den Holzhütten eines kleinen, zwischen den steinernen Trümmern einer zerstörten Stadt erbauten Fischerdorfes von einer Krankenschwester gepflegt. Dazu kam noch, dass auf der Insel eine seltsame, in der Dämmerung aufleuchtende Pflanze wuchs, die zum Essen verführte. Wer jedoch davon gegessen hatte, fiel in einen Schlaf, aus dem er nicht mehr zu erwecken war. In einem langen, niedrigen Schuppen, in dem Netze hingen, hatten wir eine ganze Reihe solcher Schläfer nebeneinander gelegt. Sie fieberten und atmeten schwer. Man sah wechselnde Träume über ihre Gesichter huschen. Die Schwester bemühte sich unaufhörlich, ihnen Suppen einzuflößen, und ich half ihr dabei. Durch diese gemeinsame Arbeit traten wir uns sehr nahe. Ich wurde von ihr mit mancherlei Geheimnissen der Insel vertraut gemacht und mit kleinen Gegenständen, die von gescheiterten Schiffen an den Strand getrieben waren, beschenkt. Aus irgendeinem Grunde kamen mir die Schwester und die Insel merkwürdig bekannt vor, als ob ich durch sehr alte Beziehungen mit ihnen verbunden wäre. Eines Abends, als wir wieder den ganzen Tag gepflegt hatten, ging ich auf eine kleine Strandwiese vor der Hütte, um Luft zu schöpfen. Da sah ich die Blütensterne der berauschenden Blüte aufglänzen. Obwohl ich die Gefahr in ihrem ganzen Umfang kannte, brach ich sie ab, aß sie und schlief ein. Im letzten Schimmer des Bewusstseins ahnte ich noch, ich würde noch unzählige Male leben, dasselbe Mädchen kennenlernen, dieselbe Blume essen und daran zugrunde gehen. Ebenso wie dies bereits unzählige Male geschehen war. Um ein Beispiel anzuführen, mit welcher Wucht eine Erscheinung des Traumes sich Anerkennung erzwingt, muss man sich den Eindruck vergegenwärtigen, den man empfängt, wenn plötzlich ein Gegenstand, den man für tot hielt, sich zu beleben beginnt. Oder umgekehrt, wenn ein anscheinend Lebendiges sich als tot erweist. Auf diesen Moment der Erschütterung ziele ich ab bei einer Angelegenheit, die sich eigentlich der Erklärung der Rechenschaft entzieht. Ihn zu vermeiden, ist das Bestreben des Bewusstseins. Ja, bewusster Zeiten überhaupt, das sich gleichsam auf einer künstlichen Straße durch eine unsichere Landschaft bewegt. Dieser Moment, in dem sich zwei Erscheinungen übereinander schieben und in dem das Unerwartete, das andere hervortritt, markiert die Eingangspforte zur dämonischen Welt. Er wirkt durch Überraschung. Er reißt dem Bewusstsein plötzlich den Boden unter den Füßen weg und ruft ein Gefühl des Absturzes, ein Stocken des Herzschlages hervor. Es stellt sich eine Empfindung der Leere ein, gleichsam eine Interferenzerscheinung der inneren Optik, die die scharfen Merkzeichen des Denkens erblassen lässt. Ein neuer, ungewohnter Raum tut sich auf, in den der Mensch wie durch eine plötzlich in den Boden gerissene Spalte stürzt. Berlin. Es gibt eine Art von dünnem, großflächigem Blech, mittels dessen man an kleinen Theatern den Donner vorzutäuschen pflegt. Sehr viele solcher Bleche, noch dünner und klangfähiger, denke ich mir, in regelmäßigen Abständen übereinander angebracht. Gleich Blättern eines Buches, die jedoch nicht gepresst liegen, sondern durch eine sperrige Vorrichtung voneinander entfernt gehalten sind. Auf das oberste Blatt dieses gewaltigen Stoßes hebe ich dich empor, und so wie das Gewicht deines Körpers es berührt, reißt es krachend entzwei. Du stürzt und stürzt auf das zweite Blatt, das ebenfalls und mit heftigerem Knalle zerbirst. Der Sturz trifft auf das dritte, vierte und fünfte Blatt und so fort. Und die Steigerung des Falles lässt die Schläge in einer Beschleunigung aufeinander folgen, die einem an Tempo und Heftigkeit anwachsenden Trommelwirbel gleicht. Immer noch rasender werden Fall und Wirbel in einen mächtig rollenden Donner sich verwandelt, der endlich die Grenzen des Bewusstseins sprengt. So pflegt das Entsetzen den Menschen zu vergewaltigen. Das Entsetzen, das etwas ganz anderes ist als das Grauen, die Angst oder die Furcht. Ahnst du, was vorgeht? In jenem Raume, den wir vielleicht eines Tages durchstürzen werden. Und der sich zwischen der Erkenntnis des Unterganges und dem Untergang erstreckt. Leipzig. Ich stehe in einer Rüstung aus schwarzem Stahl vor einem höllischen Schloss. Seine Mauern sind schwarz, die riesigen Türme blutrot. Vor den Toren schießen weiße Flammen als lodernde Säulen empor. Ich schreite hindurch, überquere den Burghof und steige die Treppen hinan. Saal an Saal, Flucht an Flucht schließt sich vor mir auf. Der Schall meiner Schritte zerschellt an den gequaderten Wänden, sonst ist es totenstill. Endlich trete ich in ein kreisrundes Turmzimmer ein, über dessen Tür eine rote Schnecke in den Stein gemeißelt ist. Um einen Tisch sitzen zwei Mädchen, ein schwarzes und ein blondes und eine Frau. Obwohl die drei sich nicht ähneln, müssen es Mutter und Töchter sein. Vor der Schwarzen liegt ein Haufen langer, blitzender Hufnägel auf dem Tisch. Sorgfältig nimmt sie einen nach dem anderen in die Hand, prüft seine Schärfe und sticht ihn der Blonden durch Gesicht, Glieder und Brust. Die rührt sich nicht und spricht keinen Laut. Einmal streift ihr die Schwarze den Rock zurück und ich sehe, dass die Schenkel und der zerfleischte Leib nur noch aus einer blutigen Wunde bestehen. Auch die Frau, die den beiden gegenüber sitzt, hält sich stumm und regungslos. Sie trägt wie die ländlichen Heiligenbilder ein großes, aus rotem Papier geschnittenes Herz, das fast die ganze Brust verbirgt. Mit Entsetzen bemerke ich, dass bei jedem Nadelstich, den die Blonde empfängt, sich dieses Herz schneeweiß wie glühendes Eisen färbt. Ich stürze hinaus, dem Ausgang zu, mit dem Gefühl, dieser Probe nicht gewachsen zu sein. Vorüber fliegt Tür an Tür, von stählernen Riegeln verwahrt. Da weiß ich, hinter jeder Tür, vom tiefsten Keller bis in das höchste Turmgelass, spielen endlose Folterqualen, von denen nie ein Mensch erfahren wird. Man hat das Wissen vom Traum im Laufe der Zeiten den verschiedensten Disziplinen unterstellt, so der Mantik, der Symbolik, der Medizin und zuletzt der Psychologie. Der Versuch, den Traum zur Physik in Beziehung zu setzen, erscheint dem Geist vielleicht noch sonderbar und fern. Und doch wird er hier eine Ausbeute finden, die ihn überrascht und wohl auch erschreckt. Es scheint, dass die Traumwelt von einer dichten Kapsel oder von einer Camera Obscura umschlossen ist, innerhalb derer die Bilder besonderen Regeln unterworfen sind. Der Eintritt des Tageslichtes oder des Bewusstseins ruft zunächst Erstarrung und sodann Zerstörung der Gebilde hervor. Zwischen dem hellen und dem dunklen Reiche herrschen Beziehungen, die den fotografischen ähnlich sind. So wird man finden, dass der momentane Einfall des Bewusstseins der Erinnerung an Traumbilder günstiger als das allmähliche Erwachen ist. Wenn man in der Nacht durch einen Traum erwachte und über ihn sann, wird er auch am Morgen leichter gegenwärtig sein. Berlin-Osthafen. Ich schritt eine staubige, langweilige Straße entlang, die sich durch eine hügelige Wiesenlandschaft zog. Plötzlich glitt eine herrliche, stahlgrau und distelblau gemusterte Natter an mir vorbei. Und obwohl ich das Gefühl hatte, sie aufnehmen zu müssen, ließ ich es zu, dass sie im dichten Grase verschwand. Dieser Vorgang wiederholte sich, nur wurden die Schlangen immer matter, unansehnlicher und farbloser. Die letzten lagen sogar tot und schon ganz von Staub überzogen auf dem Weg. Bald danach fand ich einen Haufen von Geldscheinen in einer Pfütze verstreut. Ich las sorgfältig jeden einzelnen auf, säuberte ihn vom Schmutz und steckte ihn ein. Und hier... Ein weiteres kleines Beispiel für das Denken im Traum. Ich saß mit einem anderen zusammen an einem Tisch, der mitten in einer einsamen Landschaft stand und spielte. Der Tisch befand sich am Grunde einer tief ausgeschachteten Grube, deren Ränder von schwarzen Kohlenbändern durchzogen waren. Ich stand gerade im Begriff, eine riesige Summe einzusetzen, als mir der Gedanke durch den Kopf schoss: Der Kerl spielt vielleicht kein ehrliches Spiel. Dann sagte ich mir jedoch wieder: Dieser Tisch muss, bis er auf den Grund der Grube gesunken ist, so lange Zeit gebraucht haben, dass unendlich viele Spiele auf seinem Tuche ausgetragen sind. Wenn dieser Mensch also nicht ehrlich spielte, müsste es längst einmal herausgekommen sein. Und Geld muss er auch besitzen. Denn warum sollte es gerade, wenn er mit dir hier spielt, zu Ende sein? Das wäre höchst unwahrscheinlich. Ich setzte also ein. Diese Überlegung, die noch weit komplizierter war, so zog sie unter anderem das Alter der Gesteinsschichten in der Grube zu Rate und rollte gleichsam die ganze Geologie für ihre Schlüsse auf, blitzte mit unendlicher Geschwindigkeit auf und wurde ebenso schnell abgeschlossen. Es war... kein Nacheinander, sondern alles wurde gleichzeitig übersehen. Das Unlogische und Unwahrscheinliche trat ganz zurück. Dagegen war ein Bewusstsein großer Listigkeit stark ausgeprägt. So ist es im Traum. In ihm ist alles Ahnung, Anklang und Ähnlichkeit. Im Wachsein dagegen Bestimmtheit. Logik. Kongruenz. Dahlem. Am Nachmittag tat ich den gewohnten Rundgang durch die Treibhäuser, um meine Kritik der Orchideen zu bereichern, der ich die Spielregel zugrunde gelegt habe, dass diese Blumen als Schauspielerinnen zu besprechen sind. Meine Übung besteht darin, sie lange und mit gedankenloser Starre zu betrachten, bis sich gleichsam durch Urzeugung das Wort einstellt, das ihnen angemessen ist. Während ich mich mit diesen Betrachtungen beschäftigte, wurde eine Schar von blinden Kindern, die sich zu Zweien und Dreien an den Händen hielten, durch die Treibhäuser geführt. Ich schloss mich ihnen an und bemerkte, dass man ihnen Blumentöpfe in die Hände gab, deren Gewächse sie berochen und betasteten. Die Pflanzen, bei denen sie besonders verweilten, waren für den Sehenden meist unscheinbar. So machten sie sich gegenseitig auf einen neuseeländischen Pseudopanax aufmerksam, der harte und wie Lanzenspitzen gezackte Blätter trägt. Überhaupt fiel mir auf, dass sie in der australischen Abteilung am längsten verweilten. Wahrscheinlich, weil durch die Trockenheit die Skulptur der Pflanze gewinnt. Am überraschendsten aber war das Verhalten dieser Kinder in der Kakteenabteilung. Hier brachen sie, wie ihre sehenden Gefährten vor dem Affenkäfig, in ein lautes Gelächter aus. Dieses Lachen erheiterte mich außerordentlich. Ich hatte dabei ein ähnliches Gefühl wie jenes, mit dem man am unwegsamen Ort, etwa hoch oben auf einer Mauerzinne, noch Gras und Blumen wachsen sieht. Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium tigrium, Lilium. Ich möchte hier einen Gedanken anknüpfen, der einen Genuss höheren Grades betrifft, nämlich den der stereoskopischen Sinnlichkeit. Stereoskopisch wahrnehmen heißt, ein und demselben Gegenstand gleichzeitig zwei Sinnesqualitäten abgewinnen. Und zwar, das ist das Wesentliche, durch ein einziges Sinnesorgan. Dies ist nur auf die Weise möglich, dass hierbei ein Sinn außer seiner eigenen Funktion noch die eines anderen übernimmt. Die rote duftende Nelke, das ist also keine stereoskopische Wahrnehmung. Stereoskopisch dagegen nimmt man die samtrote Nelke. Stereoskopisch den Zimtgeruch der Nelke wahr, mit dem nicht nur der Geruchssinn durch eine aromatische, sondern gleichzeitig der Geschmack durch eine Gewürzqualität betroffen wird. Dass dies durch nur einen Sinn, der sich gleichsam spaltet, geschieht, macht die Feinheit des Zugriffes groß. Die wahre Sprache, die Sprache des Dichters, zeichnet sich durch Worte und Bilder aus, die so ergriffen sind. Worte, die uns seltsam aufhorchen lassen und denen ein wunderbarer Glanz, eine farbige Musik zu entströmen scheint. Es ist die verborgene Harmonie der Dinge, die hier zum Klingen kommt. O métamorphose mystique de tous mes sens fondus en un. Son haleine fait la musique comme sa voix fait le parfum. Goslar. Um die Mittagsstunde beobachtete ich in einer Schonung am Steinberge ein großes Wespennest, das halb geöffnet war. Es fiel mir dabei eine kleine Fliege auf, schwarz mit gelben Ringen und besonders ausgezeichnet durch zwei grelle Flecke, die wie Katzenaugen vorn am Bruststück leuchteten. Die Tierchen lauerten vor der Öffnung des Nestes, während die Wespen aus- und einschwirrten. Während dieser Beschäftigung hörte ich, wie zwei Knaben am Rande der Schonung vorbeischlenderten. Sie waren in ein metaphysisches Gespräch vertieft, wie es Kinder gar nicht selten führen, wenn keine Erwachsenen in der Nähe sind. Und weißt du, was ich glaube? Was wir hier leben, ist nur geträumt. Wir erleben aber nach dem Tode dasselbe in Wirklichkeit. Auch ich erinnere mich noch sehr gut an meine ersten metaphysischen Vorstellungen. Eine von ihnen bestand darin, dass ich die Erwachsenen für Schauspieler hielt, die sich, so wie sie unter sich wären, mit ganz anderen Dingen beschäftigten. So hielt ich auch die Schule für eine von ihnen erfundene Vorspiegelung. Einmal, als ich andere ältere Kinder mit Tornistern an mir vorbeikommen sah, begann ich doch zu zweifeln. Dachte mir dann aber sogleich: Die sind nur hier vorbeigeschickt, damit ich das glauben soll. Hinter der nächsten Ecke werfen sie dann die Tornister fort. Es fällt mir übrigens auf, dass wenn man ein beliebiges Verhältnis belauscht, wie hier das der Wespen, man zugleich von anderen verborgenen Dingen Kenntnis gewinnt. Wenn man an einem beliebigen Punkte zu beobachten beginnt, tritt man in eine besondere Beziehung zur Welt überhaupt. Und wer ein Geheimnis erfasst, dem nähern sich, ohne dass er es beabsichtigt, auch viele andere. Der Volksschullehrer auf dem Lande, der alte Scherben und römische Dinare sammelt, der kleine Kaufmann, der plötzlich sein Geschäft im Stiche lässt und Griechisch lernt, um besser über den Syllogismus grübeln zu können. Der Schlosser, der Walt Whitman gelesen hat und immer wieder liest. Und sonst kein anderes Buch. In solchen Erscheinungen deutet sich auf das Klarste an, dass das Leben sich über sehr geheimnisvollen und so gar nicht zweckmäßigen Gründen bewegt. Überall hängt das Unsichtbare seine geheimen Angeln nach uns aus. Und noch das kleinste, entfernteste Ding ist von jenem mystischen Leben erfüllt, von dem wir selbst ein Teilchen sind. Das Erlebnis, durch das Jakob Böhme beim Anblick eines zinnernen Gefäßes plötzlich die ganze Liebe Gottes empfand, ist keineswegs außergewöhnlicher Natur. Und vielleicht ist es wichtiger, als wir ahnen, dass dieses Gefäß gerade ein Zinnernis war. Das Tier, als ob es ein Mensch wäre. Und den Menschen als ein besonderes Tier. Betrachte das Leben als einen Traum unter tausend Träumen. Und jeden Traum als einen besonderen Aufschluss der Wirklichkeit. Dies alles vermagst du, wenn du über den magischen Schlüssel verfügst. Denn das eigentliche Leben breitet sich unter diesen seinen Formen aus, in die es sich zersplittert, um sich seiner selbst im Vielfältigen bewusst zu werden. Und in denen es sich verschlingt, um sich an sich selbst zu sättigen. Der Tag zehrt an den Schätzen der Nacht, die ihn wiederum in ihrem dunklen Rachen empfängt. Der Mensch ernährt sich vom Tier, bis er ihm endlich selbst zur Beute anheimgegeben wird. Jede Ordnung trägt schon die Träume im Schoß, in denen ihr Untergang beschlossen liegt. Und jeder Traum schießt in kristallische Ordnungen aus. Die Bilder sind tiefer als ihr Abglanz, der zwischen silbernen und stählernen Spieglein hin und zurück geworfen wird. Dies musst du wissen, weil ein gewaltiger Angriff der Wirklichkeit gegen die Realität, des Lebens gegen seine Formen, in Vorbereitung ist. Daher kommt es, dass diese Zeit eine Tugend vor allen anderen verlangt. Die der Entschiedenheit. Es kommt darauf an, wollen und glauben zu können. Ganz abgesehen von den Inhalten, die sich dieses Wollen und Glauben gibt. So finden sich heute die Gemeinschaften. Die Extreme berühren sich heftiger als sonst. Um nun der großen Gefahr zu entgehen, das Leben mit einer seiner Formen zu verwechseln, einer Verwechslung, die heute viele tüchtige Kerle in unhaltbare Stellungen drängt, ist es ein gutes Mittel, diese Formen gegeneinander auszuspielen und auszutauschen und gleichsam in keiner Haut und bei keiner Partei zu warm zu werden, weil so der Blickpunkt am sichersten auf die Zone der tieferen Fruchtbarkeit gerichtet wird und weil man so am wenigsten zu verteidigen hat und zugleich am schärfsten angreifen kann. Dies ist, um offen zu sein, ein ausgesuchtes Mittel der Zerstörung, denn so wird jeder Kraft ihre Hülse heruntergerissen und jeder Anspruch angezweifelt, der sich auf eine Erscheinung und nicht unmittelbar auf eine Gewalt beruft. Aber alles, was heute um Fahnen und Zeichen, um Gesetze und Dogmen, um Ordnungen und Systeme im Kampfe liegt, treibt Spiegelfechterei. Schon dein Abscheu gegen diese Zänkereien unserer Väter mit unseren Großvätern und gegen jede mögliche Art ihrer Lösung verrät, dass es nicht Antworten, sondern schärfere Fragestellungen, nicht Fahnen, sondern Kämpfer, nicht Ordnungen, sondern Aufstände, nicht Systeme, sondern Menschen sind, deren du bedürftig bist. Leipzig. Ich schlief in einem altertümlichen Hause und erwachte durch eine Reihe seltsamer Töne, die wie ein nasales Dang, Dang, Dang summend erklangen und mich sofort auf das Höchste beunruhigten. Ich sprang auf und lief mit gelähmtem Kopfe um einen Tisch. Als ich an der Tischdecke zog, bewegte sie sich. Da wusste ich, es ist kein Traum. Du bist wach. Meine Angst steigerte sich, während das Dang, Dang immer schneller und drohender klang. Es wurde durch eine schwingende, in der Mauer verborgene Warnungsplatte hervorgebracht. Ich lief an das Fenster, aus dem ich auf eine alte, ganz schmale Gasse blickte, die im tiefen Schacht der Häuser lag, während über ihr der gezackte Schweif eines Kometen funkelte. Unten stand eine Gruppe von Menschen. Männer mit hohen, spitzen Hüten, Frauen und Mädchen, altertümlich und unordentlich angetan. Sie schienen soeben aus den Häusern auf die Gasse gelaufen zu sein. Ihre Stimmen schollen zu mir herauf. Als ich mich umwandte, saß jemand auf meinem Bett. Ich wollte aus dem Fenster springen, aber ich war an den Boden gebannt. Die Gestalt erhob sich langsam und starrte mich an. Ihre Augen waren glühend und nahmen mit der Schärfe des Anstarrens an Umfang zu, was ihnen etwas grauenhaft Drohendes verlieh. In dem Augenblick, in dem ihre Größe und ihr roter Glanz unerträglich wurden, zersprangen sie und rieselten, als ob glühende Kohlenbrocken einen Rost durchglitten, in Funken herab. Nur die schwarzen, ausgebrannten Augenhöhlen blieben zurück. Als das absolute Nichts, das sich hinter dem letzten Schleier des Grauens verbirgt. Goslar. Ich saß in einem großen Café, in dem eine Kapelle spielte und viele gut gekleidete Gäste sich langweilten. Um den Waschraum aufzusuchen, ging ich durch eine mit rotem Sammet verhangene Tür, aber bald verirrte ich mich im Gewirr der Treppen und Flure und geriet aus den elegant eingerichteten Räumen in einen Flügel, der sehr verfallen war. Ich glaubte, in die Bäckerei gekommen zu sein. Öder Gang, den ich durchschritt, war wie mit Mehl bestäubt und schwarze Schaben krochen an den Wänden umher. Es schien noch gearbeitet zu werden, denn ich kam in eine Ecke, in der ein Rad mit langsamen, ruckartigen Bewegungen einen Riemen trieb. Daneben bewegte sich zuweilen ein lederner Blasebalg auf und ab. Um in die Backstube zu sehen, die wohl darunter lag, beugte ich mich weit aus einem der erblindeten Fenster, die auf einen verwilderten Garten hinausgingen. Der Raum, den ich so erblickte, sah aber eher wie eine Schmiede aus. Bei jedem Stoß des Blasebalges sprühte ein offenes Kohlenfeuer, in dem Werkzeuge glühten, auf. Und jede Umdrehung des Rades zog allerlei seltsame Maschinen an. Ich sah, dass man sich zweier Gäste, eines Herrn und einer Dame, bemächtigt hatte und sie nötigen wollte, die Kleider auszuziehen. Sie sträubten sich sehr und ich dachte mir, freilich, solange sie noch die guten Sachen anhaben, sind sie in Sicherheit. Es schien mir jedoch ein böses Zeichen, dass der Stoff schon hier und dort unter den Griffen zerriss und dass das Fleisch durch die Risse zu sehen war. Leise entfernte ich mich und es gelang mir, den Weg in das Café wiederzufinden. Ich setzte mich wieder an meinen Tisch. Aber die Kapelle, die Kellner und die schönen Räume erschienen mir nun in einem ganz anderen Licht. Auch begriff ich, dass es nicht Langeweile war, was die Gäste empfanden. Zu den Figuren unseres Schicksals zählt auch jene, die als der verlorene Posten bezeichnet wird. Und niemand weiß, ob gerade dieses Schicksal sich nicht eines Tages auch an ihm vollstreckt. Das Verhängnis tritt zuweilen schnell an uns heran, so wie uns der Nebel im Hochgebirge überrascht. In anderen Fällen sehen wir die Gefahr von fern her auf uns zuschreiten. Wir sind ihr gegenüber in der Lage eines Schachspielers, der sich zu einem langen, scharfsinnigen Endspiel rüstet, obwohl er den Verlust als unvermeidlich erkennt. Auch wo das Unheil großer oder kleiner Gruppen auf den verlorenen Posten drängt, gibt es ein Erwachen über Nacht. Und das vor allem dort, wo die Geschichte in ihren verborgeneren Gängen arbeitet. Wir neigen zu dem Glauben, dass die Katastrophe sich weithin sichtbar ankündigt und dass bedeutende Zeichen ihr vorausgehen. Weit häufiger ist jedoch der Fall, dass ein historisches Gebäude durch Ameisenfüße untergraben wird. Dann freilich kann ein Hauch es fällen, wie ihn das Aussprechen eines Wortes erzeugt. Und schnell dringt der Schrecken ein, wo man eben noch beim festlichen Gastmahl saß. Aufspringend erkennen die Lebenszecher im Flammenscheine den Trug, mit dem die Sicherheit den Menschen umwebt. Auf verlorenem Posten muss das Leben sich entscheiden, so wie die Materie unter hohem Druck sich in ihren kristallischen Formen offenbart. Hier tritt auch das Niedere deutlicher hervor, wie etwa die Mannschaft eines sinkenden Piratenschiffes sich durch wilde Ausschweifungen betäubt. Daher sucht man innerhalb der Ordnungen, den Einzelnen auf den Ernstfall vorzubereiten, indem er gleich dem letzten Menschen ohne Befehl und Verbindung standzuhalten hat. Den Rang solcher Repräsentation erkennt man daran, dass sie selbst innerhalb der Auflösung Punkte zu bilden vermag, nach denen das Ganze sich ausrichtet. Die stellvertretende Kraft des Einzelnen kann ungeheuer sein. Und die Geschichte kennt Prozesse, bei denen, wenn Millionen schweigen, ein guter Zeuge das Urteil wenden kann. Leipzig. Ich stritt mich eines Tages mit einem Mitschüler um eine gemeinsame Briefmarkensammlung, zu der ich kaum weniger als alles beigesteuert hatte. Ein Prachtstück nach dem anderen zählte ich auf, und als ich meinte, alle meine Trümpfe gründlich ausgespielt zu haben, erhielt ich zur Antwort: Vergiss aber meine braune Parma nicht. Vergiss aber meine braune Parma nicht. Merkwürdigerweise war es gerade die Winzigkeit, die Hilflosigkeit dieses Arguments, die mich völlig entwaffnete. Sie verlieh mit einem Schlage dem Braun dieses Papierfetzens einen seltsamen Glanz. Diese braune Parma, die Gefühlswert gewonnen hatte und dadurch unwiderstehlich geworden war. Es sind nicht die Dinge, bei denen die letzte Entscheidung liegt. Die Azoren, das ist eine Kette von Vulkanen, die sich am äußersten Rand Europas erhebt. Seit dem frühen Morgen war ich hier unterwegs, in den Gärten, in denen das Auge die Blumen einer neuen Welt erblickt, auf den Feldern, die von dunklen Lavamauern umschlossen sind, und im hohen Lorbeerwald. Erst als die Sonne steil am Himmel stand, kehrte ich zum Hafen zurück. Die Straßen lagen still im Mittagslicht. Nur in der Ferne hörte ich einen heiteren, oft wiederholten Ruf. Und mich befiel die Laune, ihm nachzugehen. Bald traf ich einen zerlumpten Menschen an, der eine Last von schon erstarrten Fischen bergauf, bergab durch die schmalen, ausgestorbenen Gassen trug, die kaum ein Drachenbaum, kaum eine Araukarie beschattete. Ich ging dicht hinter ihm her, ohne dass er mich sah, und erfreute mich an seinem herrlichen, vokalischen Ruf. Er rief ein mir unbekanntes portugiesisches Wort, vielleicht den Namen für die Fischer, die er trug. Es schien mir aber, als ob er dem noch ganz leise etwas hinzufügte, und so trat ich so dicht hinter ihn, dass ich wie sein Schatten war. In der Tat hörte ich nur, dass er, so wie er seinen weithin schallenden Ruf beendet hatte, noch flüsternd etwas vor sich hin murmelte. Vielleicht ein hungriges Stoßgebet oder einen erschöpften Fluch. Denn niemand trat aus den Häusern heraus und kein Fenster öffnete sich. So schritten wir lange durch die heißen Gassen dahin, um Fische auszubieten, die am Mittag niemand verlangt. Und lange hörte ich seinen beiden Stimmen zu, dem lauthin tönenden, üppig werbenden Ruf und dem leisen, verzweifelten Selbstgespräch. So folgte ich ihm mit einer lauschenden Gier, denn ich spürte wohl, dass es hier nicht mehr um die Fische ging, sondern dass ich auf dieser verlorenen Insel den Gesang des Menschen hörte. Zugleich sein laut sich brüstendes und sein flüsterndes, flehendes Lied. Wenn man ein Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem Wort das ganze verkehrte Wesen. Es fliegt fort. Das abenteuerliche Herz oder Figuren und Capriccios bei Tag und Nacht. Hörspiel nach Texten von Ernst Jünger. In der Rolle Ernst Jüngers Alexander Fehling. Komposition Tarwater. Ton und Technik Daniel Sänger und Andreas Völzing. Regieassistenz Nicole Paulsen. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012. Drei Dinge gibt es: die Welle, die Wolke und die Flamme, die Schlüssel zu allen Formen sind. Daher hat es auch immer liebenswerte Kabbalisten gegeben, die gerne auf jede Gesellschaft verzichteten, wenn sie nur in guter Ruhe in das Wasser, in die Luft oder in ein tüchtiges Kaminfeuer starren konnten. Drei Zustände gibt es, die Schlüssel zu allen Erlebnissen sind: den Rausch, den Schlaf und den Tod. Daher hat es auch nie an wilden Zechern des Lebens gefehlt, nie an den heiteren und düsteren Aristokraten des Traumes, nie an Kriegern, Landsknechten und Abenteurern. Kurz, nie an solchen, denen die ganze Welt der Arbeitgeber und Nehmer, der Krämer und des Geldes höchst gleichgültig ist. Möchten Sie sich nie irre machen, nie über Ihren Rang hinwegtäuschen lassen, denn Sie sind es, aus deren Träumen jede Ordnung sich bildet und denen jede Ordnung wieder zum Opfer fällt. Die Ordnung selbst wird unnütz, sobald sich in ihr der große Traum nicht mehr verwirklichen lässt. Dramaturgie Manfred Hess